Luft ist dick und die Musik ist laut, die Girlanden liegen im Dreck. Der Bräutigam hat die Stimmung versaut, die Braut ist schon lange weg. Die Kellner räumen die Tische leer, die Wirtin schaut auf die Uhr. Sie hat eine helle Bluse an, auf der steht Grand Prix d'Amour. Die Schwiegermütter sind noch fit, sie trinken noch Martell. Die eine hat ein Röckchen an, aus Antilopenfell. Und du siehst so fantastisch aus, in deinem gelben Kostüm. Und du duftest nach der ganzen Welt, mit deinem DDR-Parfüm. Die harten Jungs sind müde, sie können nicht mehr stehen. Und die gefährlichen Mädchen wollen nach Hause gehen. Und draußen steht die Polizei, sie will nur gratulieren. Der Bräutigam tanzt Soul und Blues im Klo auf allen Vieren. Und du siehst so fantastisch aus, in deinem gelben Kostüm. Und du duftest nach der ganzen Welt, mit deinem DDR-Parfüm. Und du siehst so fantastisch aus, in deinem gelben Kostüm. Und du duftest nach der ganzen Welt, mit deinem DDR-Parfüm. Dankeschön.